Lektion 7 Übung J D 1 Susi hat angerufen. Ach, du weißt das. Warum 1 Uhr? Ich finde, das ist eine gute Zeit. Bitte ruf du sie an. Geht's jetzt oder geht's jetzt nicht? 2 Susi hat angerufen. Ach, du weißt das. Warum 1 Uhr? Ich finde, das ist keine gute Zeit. Bitte ruf du sie an. Jetzt geht's oder jetzt geht's nicht? 3 Susi hat angerufen. Ach, du weißt, das war 1 Uhr. Ich finde, das ist eine gute Zeit. Bitte ruf Susi an. Jetzt geht's oder jetzt geht's nicht.